Stunden stillen, so wie der mich um Rache schreit. Ja, deine Treue wird erfüllen, bei mir dein Wort die Hoffnung beut, bei mir dein Wort die Christen an dich glauben, wird sie kein Feindling geben. Ewigkeit aus deinen Händen rauben, aus deinen Händen rauben. Wenn Christen an dich glauben, wird sie kein Feind in Ewigkeit aus deinen Händen rauben, kein Feind in Ewigkeit aus deinen Händen rauben.